ein krimineller Mage aus Geffen. Hat sich etwas einfallen lassen? Ich werde die Flywings verzaubern. Der Mage fummelt an der Mixtur rum. So werden Flywings gemacht. Und die werden jetzt an alle Tool-Dealer ausgeliefert. So lecker nach Chicken Wings. Das Geruch, das Fleisch von den Homunculus, die da rumtreiben. Wetter the hell! Fly Wings verzaubert. Fly Wings verzaubert. Sie sind nicht gut und nach einer Stunde ist Pontera so gut wie leer. Alle sind sie in der Lava. Es braucht eine Heldentat. Wirklich alle sind sie tot.